Kapitel 07. Eine Partei in Stiefeln. Niemand von ihnen hat die wahren Ausmaße der organisatorischen Vorbereitung gesehen, die der Generalsekretär durch den Apparat durchführen ließ. Antonausejenko, Porträt eines Tyrannen. New York 1980, S46, erster Stalin trug Stiefel und halbmilitärische Kleidung. Stalins Partei ahmte ihren Führer nach, man hatte Stiefel, trug halbmilitärische Kleidung. Ein Blick auf Fotografien von Kiro, Malenko, Kaganowitsch macht es deutlich. Nicht nur äußerlich erinnerte die Partei an die Armee. Stalin erläuterte ihre Struktur folgendermaßen: Unsere Partei setzt sich, wenn ich an die Führungsschichten denke, aus etwa 3.000 bis 4.000 Führern der obersten Ebene zusammen. Das ist sozusagen die Generalität unserer Partei. Dann kommen 30.000 bis 40.000 Führer der mittleren Ebene. Das ist unser Parteioffizierskorps. Dann kommen 100.000 bis 150.000 Mann vom unteren Kommandeursbestand der Partei. Das sind gewissermaßen unsere Parteiunteroffiziere. Pravda, 29. März 1937, die Partei reagierte nach dem Prinzip der Gegenseitigkeit, der Marschall der Weltrevolution sei Genosse Stalin. Pravda, 18. August 1940, S3, in den 30er Jahren blühte die Partei auf, die Adelässe bekamen ihr Gut, ohne sie wäre die Partei dahin gefault. Ende 1938 war der große Parteiaderlass beendet, und für die aufgeblühte Partei brach eine neue Etappe an. Diese neue Etappe begann mit dem 18. Parteikongress. Einige westliche Historiker bezeichnen diesen Kongress ohne Umschweife als Kongress zur Kriegsvorbereitung. Das ist richtig, aber nur mit einer ergänzenden Präzisierung: Es war die Vorbereitung für einen 91-Befreiungskrieg. Jeder, der selbst einmal in der Pravda aus jenen Tagen geblättert hat, wird es bestätigen, alles dreht sich darin um den Krieg, aber kein Wort fällt über einen Verteidigungskrieg. Wenn überhaupt von Verteidigung gesprochen wird, dann nur im Sinne eines Präventivschlages und einer blitzschnellen Verlagerung des Krieges auf das Territorium des Gegners. Von den Reden auf dem Parteikongress zur Tat war der Übergang kurz und direkt. Die Parteistruktur, bestehend aus Reihen bzw. Stadtbezirkskomitees, Stadtkomitees, Gebiets- und Zentralkomitees der Unionsrepubliken, war die Struktur der Staatsverwaltung. Anfang 1939 wurden in sämtlichen Untergliederungen der Parteistruktur, angefangen beim Reihen bzw. Stadtbezirkskomitee und weiter aufwärts, Militärabteilungen eingerichtet. Durch diese Militärabteilungen übte die Partei die Kontrolle über den Prozess der Kriegsvorbereitung aus. Die Militärabteilungen bestimmten und kontrollierten die Vorgänge zur Bereitstellung der Mobilmachungsvorräte, die Umstellung von Industrie, Landwirtschaft und Transportwesen auf Kriegswirtschaft. Durch ihre Militärabteilungen lenkte die Partei den komplizierten und mühsamen Prozess zur Vorbereitung der Bevölkerung auf den Krieg. Vernehmlicher als zuvor wurde das Knarren der Offiziersstiefel und der Generalsportepes innerhalb der Partei. Die Diktatoren der Parteimode empfahlen Graugrün, Feldblusen, Uniformtuch. Die Verflechtung von Partei und Armee verstärkte sich, vielversprechende Offiziere wurden zur Arbeit in die Parteikomitees geschickt, Parteifunktionäre in die Rote Armee abgestellt. An der obersten Spitze, im Zentralkomitee der Partei, wurden besonders viele Plätze Militärangehörigen vorbehalten. Anfang 1939 geriet ein ganzes Rudel kommandierender Offiziere aus Heer, See, Kriegsflotte und Rüstungsindustrie unter die Mitglieder des Zentralkomitees. Kurz darauf, Anfang 1941, kam es noch einmal im ZK zu einer Auffüllung durch Generale und Admiräle. Die Grenze zwischen Partei und Roter Armee war immer schwerer zu erkennen, die Partei leitete den Aufbau der Streitkräfte, die Generals saßen in den Sitzungen des Zentralkomitees der Partei. 92 Am 7. Mai 1939 wurde der politischen Militärakademie der Roten Arbeiter- und Bauernarmee, neben ihrer eigentlichen Aufgabe, durch Befehl des Volkskommissars für Verteidigung der UdSSR die Verantwortung für die militärische Umschulung der hohen Parteifunktionäre übertragen. Für die Parteigenossen geringeren Kalibers wurden militärische Ausbildungskurse bei den Stäben der Militärbezirke, Armeen, Korps und Divisionen organisiert. Am 29. August 1939 fasste das Politbüro den Beschluss über die Auswahl von 4000 Kommunisten zur politischen Arbeit in der Roten Arbeiter- und Bauernarmee. Weitblickende Genossen saßen im Politbüro, sie begannen mit der Mobilisierung der Kommunisten noch ehe die Mobilmachung durch den obersten Sowjet der UdSSR offiziell erklärt worden war. Das führt zu einer interessanten Beobachtung, da am 23. August der Nichtangriffspakt mit Hitler unterzeichnet worden war, wäre logischerweise, dem Vertrag entsprechend, nicht die Mobilisierung der Kommunisten für das Heer, sondern deren Demobilisierung, nicht die Einberufung Tausender in die Rote Armee, sondern deren Entlassung aus der Armee zu erwarten gewesen. Zweiter die Zahl 4000 irritiert, das ist nicht viel. Allerdings verbergen sich hinter dieser bescheidenen Zahl recht besorgniserregende Vorgänge. Hier ist nicht die Rede von gewöhnlichen Kommunisten. Der Arbeiter, der schuftet und aus Dummheit in die Partei eingetreten ist, wurde durch den Gestellungsbefehl des Kriegskommissariats einberufen. 1939 gab es in der Roten Armee etwa 180.000 Kommunisten. Im Sommer 1941 waren es bereits 560.000, innerhalb von zwei Jahren waren mindestens 380.000 gewöhnliche Kommunisten einberufen worden. Dafür hatte es keines Politbürobeschlusses bedürft. Durch den Beschluss des Politbüros werden keine gewöhnlichen Kommunisten einberufen, sondern SOGE-93 nannte verantwortliche Parteifunktionäre, das heißt die Parteinomenklatur. Bedeuten diese DEC-Quenste wirklich einen großen Gewinn für die Armee? Sie sind keine Heerführer von Beruf, sondern Verwaltungsbürokraten, lohnt es sich überhaupt, diese kümmerlichen Quasi-Krieger zu beachten? Ich meine ja. Sie werden schließlich nicht mit dem Gewehr in der Hand ins Gefecht geschickt, sondern zur politischen Arbeit. Die unterste Ebene, auf der man zu jener Zeit die Stelle eines Politoffiziers vorsah, war die Kompanie. Wären die 4000 Kommunisten zur Parteiarbeit auf Kompanieebene delegiert worden, hätte man auch dafür 4000 neue Kompanien aufstellen müssen. Aber schon 1939 war aus wirtschaftlichen Überlegungen vorgeschlagen worden, die Stelle des Politoffiziers auf Kompanieebene abzuschaffen. Der Vorschlag wurde akzeptiert, und 1940 begann man die Stellen der Politoffiziere bei den Kompanien abzubauen. Politoffiziere gab es weiterhin nur noch auf Bataillonsebene und darüber hinaus. Betrachten wir die Folgen dieser Stellenkürzung an einem Beispiel. Generaloberst L.M. Sandalo beschreibt ein winziges Detail aus dem allgemeinen Bild der heimlichen Mobilmachung der Roten Armee. Es geht um ein kleines, kaum bemerkenswertes Stück der sowjetisch-deutschen Grenze. In dessen Nähe vier Maschinengewehr-Artilleriebataillone mit je 350 bis 400 Mann ihren Dienst versehen. Ein paar unauffällige Maßnahmen werden durchgeführt, und bald darauf liegen in diesem Abschnitt nicht mehr vier, sondern fünf Bataillone, aber jedes dieser Bataillone besteht aus 1500 Soldaten. Militärhistorische Zeitschrift 1988, Nummer 11, S7. In diesem Abschnitt hatte es 1400 bis 1600 Soldaten gegeben, und nun waren es 7500, wobei lediglich ein Bataillon hinzugekommen war. Es hatte 20 Politoffiziere gegeben, 4 auf Bataillons- und 16 auf Kompanieebene, jetzt gab es deren 5. Nach der heimlichen Reorganisierung war die Zahl der Soldaten auf das Fünffache gestiegen, die Zahl der Politoffiziere dagegen auf ein Viertel geschrumpft, da in jedem Bataillon nur ein Politoffizier übrig geblieben war. Die anderen 15 hatte man eingespart. Sie 94 konnten jetzt bei der Aufstellung von 15 neuen Bataillonen mit einer Gesamtstärke von 2.2500 Mann Verwendung finden. Dieser Vorgang ist charakteristisch für die gesamte Rote Armee, die Truppenzahl wächst rapide, aber gleichzeitig werden Köhlit-Offiziere freigesetzt. Sie finden umgehend bei der Auffüllung neuer Bataillone, Regimente, Divisionen, Korps und Armeen Verwendung. Außerdem werden in Schnellkursen an Politschulen tausende neuer Politoffiziere ausgebildet. Die Ausbildung der höchsten Politoffiziere erfolgt in der politischen Militärakademie. Doch das Wachstum der Roten Armee verläuft so stürmisch, dass die Zahl der Politoffiziere ohnehin nicht ausreicht, und deshalb werden aus der Reserve tausende bereits früher ausgebildeter Politoffiziere einberufen. Anfang 1941 waren es zum Beispiel 11.000 Mann. Geschichte des Großen Vaterländischen Krieges der Sowjetunion 1941 bis 1945, BDL, S461, aber man hatte Politoffiziere der Reserve auch schon in den beiden vorangegangenen Jahren eingezogen. Wie viele neue Bataillone hatte man eigentlich mit ihnen komplettieren können? Diese Reservisten waren natürlich ohne den Beschluss des Politbüros einberufen worden. Doch nun beschloss das Politbüro, zusätzlich tausende von Funktionären aus der eigenen Nomenklatur in die Rote Armee zu entsenden. Zieht man all dies in Betracht, dann ergibt das ein höchst bedenkliches Bild. Dritter, natürlich wurden die zur Roten Armee abgestellten Angehörigen der Nomenklatur nicht auf Bataillonsebene eingesetzt und vermutlich auch kaum bei den Regimentern. Das alles diente einer Stärkung der politischen Organe in den vorhandenen und neu aufgestellten Divisionen, Korps, Armeen und Fronten. Aber das ist nicht die einzige und auch nicht die eigentliche Bestimmung der zum Dienst in der Roten Armee beorderten Verwaltungsleute aus der Parteinomenklatur. Die Partei ist auch nicht so töricht, sie zu Heerführern machen zu wollen. Ihnen ist eine andere Aufgabe zugedacht. Bei den Militärräten der Armeen 95 und Fronten werden Gruppen zur besonderen Verwendung aufgestellt, die OSNAs. Wir wissen bereits, dass die motorisierten OSNAs-Schützendivisionen des NKWD zur Sowjetisierung der neu eroberten Gebiete aufgestellt worden sind, siehe der Eisbrecher, S85FF. Eine OSNAs-Division des NKWD kann in jedem beliebigen Gebiet die revolutionäre Ordnung herstellen, aber dieses Gebiet verwalten können nur professionelle Verwaltungsexperten. Und genau zu diesem Zweck werden die Gruppen zur besonderen Verwendung gebildet. Der Beschluss des Politbüros über die Einberufung von 4000 Kommunisten zur Roten Armee wurde am 29. August 1939 gefasst. 19 Tage darauf marschierte die Rote Armee in Polen ein. In den befreiten polnischen Territorien arbeitete die neue kommunistische Administration wie ein gut funktionierender Mechanismus aus der Hand eines begabten Meisters. Auch bei der Befreiung Estlands, Litauens, Lettlands gab es keinerlei Probleme. Anders in Finnland, weshalb auch keine Gruppen von verantwortlichen Parteiarbeitern zur besonderen Verwendung überfordert waren, oder, besser gesagt, zwar gebraucht wurden, aber doch nicht in voller Stärke. Vierte, die Generalsstiefel knarren unterdessen bereits nicht mehr nur bei den verantwortlichen Parteifunktionären auf Bezirks- und Gebietsebene. In knarrenden Generalsstiefeln kommen nun auch die Mitglieder des Politbüros daher. Es gibt eine großartige Aufnahme, am 29. September 1939 blickt Chruschtschow in Generalsuniform aber ohne Rangabzeichen auf dem befreiten polnischen Territorium vom Ostufer des San zur anderen, der von Hitler befreiten Seite hinüber. Chruschtschow ist umgeben von beflissenen Kommissaren. Seine Dienststellung ist die eines Mitglieds des Militärrats der ukrainischen Front. Er war es, dem die Gruppen zur besonderen Verwendung unterstellt waren. Befehlshaber der Front war Itejulenju. Chruschtschows Aufgaben, Kontrolle von Itejulenju, Führung der ihm unterstellten Kommissare, Etablierung des glücklichen Lebens in dem befreiten Land. Zum deutschen Ufer aber blickt Chruschtschow fröhlich und furchtlos hinüber. Armeegeneral Itejulenju erinnert sich an das, was Chruschtschow in diesem historischen Augenblick sagte. Es waren einfache und verständliche Worte. Unsere Armee ist eine Befreiungsarmee, von diesem Bewusstsein muss jeder Kämpfer und Kommandeur bei uns durchdrungen sein, Es muss ihr Verhalten auf polnischem Territorium diktieren. Nun, und die Deutschen, Nikita Sergejewitsch zwinkerte fröhlich. Wir werden ihnen keine Maßregeln für ihr Verhalten diktieren. Wenn nicht die Einsicht bei ihnen die Oberhand gewinnt, haben sie es sich selbst zuzuschreiben. Nach drei Kriegen. Moskau 1960, S-132, das wurde zu Lebzeiten Chruschtschows gedruckt, als dieser an der Macht war, Chruschtschow hat es nicht dementiert, und seine Zensur hat es nicht gestoppt. Wie sich die Befreiungsarmee auf polnischem Gebiet verhielt und wovon sie sich leiten ließ, können wir an den Massenbestattungen polnischer Offiziere ablesen. Es war auf Befehl der Kommunistischen Partei geschehen, der entscheidenden Führungs- und Leitungskraft in Offiziersstiefeln. Der fröhliche Chruschtschow spricht an der neuen sowjetisch-deutschen Grenze keineswegs von Verteidigung, sondern von dem kommenden Vergeltungsschlag gegen den Faschismus. Sollen Sie ruhig in Ihrem verbrecherischen Treiben fortfahren, wir werden Ihre Richter sein. Seine Worte enthalten nichts Originelles. Das ist Marxismus-Leninismus-Trotzkismus-Stalinismus reinsten Wassers. Marx werde ich nicht erst zitieren. Dessen gesamte Korrespondenz mit Engels ist von dieser einen Idee durchdrungen, lasst sie ihre Verbrechen begehen, je mehr, desto besser. Und genau dieses Motiv griff Lenin auf, mag die Bourgeoisie ruhig bei ihren Gräueln bleiben. Je mehr verbissene Härte und Brutalität von ihrer Seite ausgeht, desto näher rückt der Tag der siegreichen proletarischen Revolution. Pravda, 22. August 1918, Werkexkswii, S59, diesen Gedanken von Marx und Lenin hat Trotzki permanent wiederholt, und zwar nicht mehr im Hinblick auf die Feinde ganz allgemein, sondern konkret auf den deutschen Faschismus bezogen. Die 97 sowjetischen Vereinigten Staaten von Europa sind die einzig wahre Lösung, die den Ausweg aus der europäischen Zersplitterung weist, die nicht nur Deutschland, sondern ganz Europa mit dem völligen wirtschaftlichen und kulturellen Ruin bedroht. Je mehr die Faschisten in den Augen der sozialdemokratischen Arbeiter und der werktätigen Massen insgesamt als die Angreifer dastehen und wir als die Verteidiger, umso mehr Chancen werden wir haben. Bulletin der Opposition Nummer 17/18, November-Dezember 1930, S53, der Gedanke ist klar, wenn Europa nicht zu einem vereinigten sowjetischen Europa zusammengeschlossen werden kann, dann stehen ihm Elend und Dekadenz bevor, aber die Faschisten sollen ruhig zuerst angreifen. Das wurde vor Hitlers Machtergreifung geäußert, und zwar gerade unter Bezug auf den deutschen Faschismus. Trotzki hatte Meinungsverschiedenheiten mit Stalin und dessen Höflingen, aber doch nur in Detailfragen. Die zentrale Idee vom Eisbrecher der Revolution ist hier ebenso deutlich ausgedrückt wie bei Lenin und Stalin. Die Kommunistische Partei hatte nicht umsonst im August 1939 Lederstiefel angezogen, und sie war einen Monat später am Ufer des San auch nicht gewillt, sie wieder abzulegen. Chruschtschow hatte im September 1939 nur das gesagt, was vor ihm schon die Begründer des Marxismus-Leninismus formuliert hatten. Der Unterschied besteht lediglich darin, dass Chruschtschow nicht in der Stille seines Arbeitszimmers davon sprach, sondern an der deutschen Grenze. Am 13. März 1940 fasste das Politbüro den Beschluss über die militärische Umschulung und Umbenennung der Funktionäre der Parteikomitees sowie über die Durchführung ihrer Einberufung in die Rote Arbeiter- und Bauernarmee. Natürlich unterlag der Beschluss zu diesem Zeitpunkt der Geheimhaltung. Erst 1969 wurde er teilweise veröffentlicht. Die KP der Sowjetunion und die Streitkräfte der Sowjetunion. Dokumente 1917 bis 1968, Moskau 1969, S296 bis 297, 98. Diesem Beschluss zufolge wurden die verantwortlichen Funktionäre im Apparat des Zentralkomitees der KPZU, W, beim Volkskommissariat für Verteidigung und beim Volkskommissariat der Seekriegsflotte namentlich erfasst und zur Arbeit in der Roten Arbeiter- und Bauernarmee und der Roten Arbeiter- und Bauernseekriegsflotte auf Beschluss des ZKDEC zu B. nach Vorschlag des Volkskommissariats für Verteidigung, des Volkskommissariats für die Seekriegsflotte und der Kaderverwaltung des ZKDEC zu B. einberufen. Punkt 4 des Politbürobeschlusses schrieb dem Volkskommissariat für Verteidigung vor, die Umbenennung und Verleihung militärischer Dienstgrade an die Funktionäre der Parteikomitees vorzunehmen. Armeegeneral Jeppische Wild berichtet, dass in einem Jahr etwa 40.000 Parteifunktionäre die Umschulung durchliefen. Die Partei und die Armee. Moskau 1980, S163, dies geschah in aller Stille, ohne an die Öffentlichkeit zu dringen. Im Endergebnis hatte der gesamte Führungsstab der Partei die Umschulung absolviert, militärische Dienstgrade zuerkannt bekommen, und die ganze Nomenklatur war namentlich in der Wehrkartei erfasst. Jeden beliebigen Parteiführer, angefangen von den verantwortlichen Funktionären des Zentralkomitees, konnte die Rote Armee jederzeit einziehen, vorausgesetzt allerdings, dass sie zuvor die Genehmigung des Genossen Stalin eingeholt hatte. Genosse Stalin pflegte sie nicht zu versagen. 6. Die Funktionäre der Nomenklatur werden einzeln, aber auch in kleineren und mittelgroßen Gruppen eingezogen. Von außen gesehen fällt nichts auf, hier hat man einen geholt, dort einen anderen. Dann kommt plötzlich der Beschluss des Politbüros vom 17. Juni 1941 über die Auswahl von 3.700 Kommunisten zur politischen Arbeit in der Roten Arbeiter- und Bauernarmee. Zu der Zeit werden sowjetische Truppen an den Grenzen zu Deutschland und Rumänien zusammengezogen, ganz so wie im August 1939 an der Grenze zu Polen. 1939 hatte die Rote Armee 19 Tage 99 nach dem Beschluss über die Einberufung der Nomenklatur in die Rote Arbeiter- und Bauernarmee zugeschlagen. Nun wiederholt sich das Szenario. Zählen wir vom Tag des neuen Beschlusses 19 Tage weiter, kommen wir auf den 6. Juli 1941. Dieses Datum habe ich schon früher, der Eisbrecher, S429, genannt. An diesem Tag sollte die Rote Armee den Angriff gegen Deutschland und Rumänien beginnen. 19 Tage, das ist kein Zufall. Die Pläne waren zuvor schon für alle vorangehenden und folgenden Tage ausgearbeitet worden. Die Zeit läuft wie vor dem Start einer Raumrakete. Nach einem fertigen Plan werden Hunderte von verschiedenen Aktionen und Operationen durchgeführt, und für jede ist in diesem Diagramm ein genauer Zeitpunkt vorgegeben. Nach diesen Berechnungen und Plänen muss am Tag M19, das heißt am 17. Juni 1941, die Parteinomenklatur zur Armee abkommandiert werden. Dieser Abzählmechanismus für die einzelnen Tage war bei Manövern und in den vorangegangenen Befreiungsaktionen durchgearbeitet worden. Im Juni 1941 wurde er erneut gestartet. Der Detonator der unter Europa platzierten Mine zählte schon die Tage. Der Beschluss wurde ebenso wie andere dieser Art geheim gehalten. Von seiner Existenz erfuhr man erst viele Jahre nach Beendigung des Krieges. Und auch da wurde nur die Überschrift bekannt, der Text selbst blieb geheim. Immerhin ist von dieser Einberufung ein wenig mehr an die Öffentlichkeit gedrungen als von der Aushebung der 4000 Kommunisten im August 1939. So weiß man zum Beispiel, dass unter diesen Einberufenen der Sekretär des Dnjepropetrovsker Gebietskomitees für die Rüstungsindustrie, Leonid Breschnew, gewesen ist. Um Aufnahme in die Rote Armee bewarb sich Breschnew am Morgen des 22. Juni 1941. Seiner Bitte wurde unverzüglich stattgegeben. Für die Gewährung einer solchen Bitte war zumindest ein Entscheid des Zentralkomitees überfällig. Man darf bezweifeln, dass das ZK am Sonntagmorgen des 22. Juni auf schnelle und operative Weise seine Entscheidungen traf. Das Tempo, mit dem über Breschnews Schicksal verfügt wurde, lässt sich nur so erklären, dass diese Frage bereits früher 100 entschieden worden war. Am 22. Juni wurde Breschnew nur noch bestätigt, dass er den früher empfangenen Weisungen gemäß zu handeln habe. Breschnew fand Verwendung beim Militärrat der Südfront. Die Entscheidung zur Schaffung der Südfront war von Stalin am 21. Juni 1941 bestätigt worden, doch die gesamte Vorbereitungsarbeit hatte man bereits früher geleistet. Die Südfront interessierte mich besonders. Sie war gebildet worden, um den Schlag gegen Rumänien zu führen, zur Eroberung der Erdölfelder von Plösti. Zum Befehlshaber der Front bestimmte Stalin denselben Iwan Tejuleniu, mit dem Chruschtschow im September 1939 an der neuen deutschen Grenze seine Gedanken über das zukünftige Europa ausgetauscht hatte. Im Sommer 1941 besaß Tejuleniu bereits 5 Generalssterne. In Polen hatte er sich während des Befreiungsfeldzuges bewährt. Nun stand ihm eine neue Aufgabe bevor: Rumänien. 7. Die Vorbereitungen der Roten Armee auf die Befreiungsfeldzüge in den Jahren 1939 und 1941 verliefen nach ein und demselben Programm. Gewiss, 1941 führte Hitler seinen Präventivschlag, und der sowjetische Feldzug fand nicht statt. Aber 1941 hatte man ebenso wie 1939 bei den Militärräten der Fronten aus den Parteibürokratengruppen zur besonderen Verwendung aufgestellt die Osnas-Einheiten. Ihre Aufgabe bestand in der Durchführung der Sowjetisierung. Nach dem deutschen Angriff blieben die Osnas-Gruppen mehrere Monate lang untätig. Auf eigenem Territorium in einem Verteidigungskrieg gab es für sie keine Verwendung. Als endgültig klar war, dass der Befreiungskrieg nicht stattfinden würde, löste man die Gruppen zur besonderen Verwendung auf. Für die Parteiverwaltungsleute fand man eine andere Einsatzmöglichkeit innerhalb der Roten Armee. Die für die Sowjetisierung vorgesehenen Gruppen schienen mir besonders interessant, und dann fand ich im Archiv eine Liste der Osnas-Gruppe beim Militärrat der Südfront. Dieser Gruppe 101 gehörte unter anderem Leonid Iljitsch Breschnew an, der künftige Generalsekretär und Marschall der Sowjetunion. Es war zum Verzweifeln, eine Kopie im Archiv zu bekommen war nicht möglich, weil dieser Fund nicht unter den Themenkreis meiner Untersuchung fiel, die ich als Ablenkungsmanöver für wachsame Augen durchführte. Ich wollte die Seite herausreißen. Mein Gewissen erhob keinen Einspruch in dieser Situation, das Dokument würde ohnehin unangefordert 100 Jahre unter Archivstaub begraben liegen, und dann wäre es wohl niemandem mehr von Nutzen, während ich es vielleicht unter die Leute bringen konnte. Aber ich riss die Seite nicht heraus, habe das viele Jahre lang bereut und mich selbst wegen meiner Feigheit und Unentschlossenheit beschimpft. Denn wenn man, ohne Beweise vorlegen zu können, erzählte, Breschnew habe zur Gruppe der verantwortlichen Parteifunktionäre gehört, die das glückliche Leben in Rumänien einführen sollten, wer würde das schon glauben? Breschnew selbst hatte Anfang der 70er Jahre offenbar nicht die Absicht, eine Art Memoiren zu schreiben, aber selbst wenn dies der Fall gewesen wäre, so hätte man doch kaum hoffen können, dass er sich an die Osnas-Gruppe erinnern würde. Später erschienen Breschnews Memoiren doch. Hoffnungsvoll griff ich zu dem Buch, vielleicht erwähnte er ja die Gruppe zur besonderen Verwendung. Aber nein, er erinnerte sich nicht. 4 weitere Jahre gingen ins Land, und dann kam ein farbenprächtiger Bellend heraus, die 18. in den Schlachten für die Heimat. Der Kampfweg der 18. Armee, Moskau 1982. Das Buch geht auf das Institut für Militärgeschichte zurück und verrät die deutliche Absicht, Breschnew gefällig zu sein. Es erschien zu dessen Lebzeiten und hatte sowohl die Militärzensur als auch die Zensur des ZK passiert. Schwarz auf weiß kann man dort auf Seite 11 lesen, bis Mitte September 1941 gehörte Leonid Iljitsch der Gruppe zur besonderen Verwendung beim Militärrat der Südfront an. Breschnew ging bald darauf hinüber in eine andere Welt. Seite 11 werden nur wenige Menschen gelesen haben. Das Buch selbst 102 hat es nicht zum Bestseller gebracht, Auch ohne diesen Wellend war man der Biografie des lieben Leonid Iljitsch überdrüssig. Ich bin allerdings der Meinung, dass man sogar in einer Fadenbiografie ganz erstaunliche Informationen entdecken kann. Im Englischen gibt es die Redewendung Dressed to Kill. Sie wird im übertragenen Sinn gebraucht. Bei einer Beschreibung der Kommunistischen Partei der Sowjetunion in den Vorkriegsjahren kann man diesen Ausdruck sogar in direktem Sinn verwenden. Die Kommunistische Partei war aus einer halbmilitärischen in eine rein militärische Organisation umgewandelt worden. Die Führer der Partei auf der obersten, der mittleren und der unteren Ebene Stalin und Khrushchev sowie der damals kaum bekannte Brezhnev eingeschlossen waren zum Befreiungskrieg einberufen und angetreten.